der Kammerjäger Blut. Auf zum Schädlingsbekämpfungsgut, fort mit euch Maden und Wanzen. Wir hier so alle auf dem Kopf und tanzen. Hier kommt der Kammerjäger Blut. Auf zum Schädlingsbekämpfungsgut, fort mit euch Maden und Wanzen. Wir hier so alle auf dem Kopf und tanzen. Präziver, unerwünscht, ich kann es nicht mehr sehen. Den Heuschrecken leben von dem, was sie stehen. Schäbige Schmeißfliegen, die sich suhlen den Scheiß davon, Kamelen und Ziegen. Und hier und da auch noch Milben und Macken. Es geht der Herr, man muss sie ausrocken. Was hier so alles kreucht und fleucht, Viertel befallen und verseucht. Als No-Go, Area deklariert, unbewohnbar, kontaminiert. Hier kommt der Kammerjäger Blut, auf zum Schädlingsbekämpfungsgut. Fort mit euch Maden und Wanzen. Jetzt hier so alle auf dem Kopf und tanzen. Hier kommt der Kammerjäger Blut, auf zum Schädlingsbekämpfungsgut. Fort mit euch Maden und Wanzen. Jetzt hier so alle auf dem Kopf und tanzen. Präziver, unerwünscht, ich kann es nicht mehr sehen. Den Heuschrecken leben von dem, was sie stehen. Kammerjäger Blut, auf zum Schädlingsbekämpfungsgut, fort mit euch Maden und Wanzen. Jetzt hier so alle auf dem Kopf und tanzen. Hier kommt der Kammerjäger Blut.